Erster aller Anführer des Heeres kamen. Johanan, der Sohn von Karea, und Asaja, der Sohn von Hofaja, waren dabei. Auch alle anderen Menschen kamen. Zweiter, sie sagten zu Jeremia, dem Propheten, bitte höre unsere Bitte. Bete für uns zu Jahwe, deinem Gott. Wir sind nur wenige Menschen, die übrig sind. Du siehst es selbst, Rasse 3, Jahwe, dein Gott, soll uns den Weg zeigen. Er soll uns sagen, was wir tun sollen. Vierter, Jeremia, der Prophet, antwortete ihnen, gut. Ich werde zu Jahwe, eurem Gott, beten. Ich werde euch alles sagen, was Jahwe euch antwortet. Ich werde nichts verbergen. Fünfter, sie sagten zu Jeremia, Jahwe soll unser Zeuge sein. Wir werden genau tun, was Jahwe, dein Gott, uns durch dich sagt. Sechster, egal ob es gut oder schlecht ist. Wir werden auf Jahwe, unseren Gott, hören. Wir senden dich zu ihm. Dann wird es uns gut gehen. Siebter, 10 Tage später sprach Jahwe zu Jeremia. Achter, Jeremia rief Johanan, den Sohn von Karea. Er rief auch alle Anführer des Heeres. Und er rief alle Menschen, die bei ihm waren. Neunter, Jeremia sagte zu ihnen, so spricht Jahwe, der Gott Israels. Ihr habt mich zu ihm gesandt. Ich sollte euer Gebet zu ihm bringen. Zehnter, wenn ihr in diesem Land bleibt, werde ich euch stark machen. Ich werde euch nicht zerstören. Ich werde euch hier wohnen lassen. Ich werde euch nicht vertreiben. Ich habe genug von dem Leid, das ich euch gegeben habe. Elfter, ihr müsst keine Angst vor dem König von Babel haben. Ihr habt jetzt Angst vor ihm. Aber Jahwe sagt, habt keine Angst vor ihm. Ich bin bei euch. Ich werde euch helfen und euch vor ihm retten. Zwölfter, ich werde ihn dazu bringen, Mitleid mit euch zu haben. Er wird euch dann in euer Land zurückkehren lassen. Dreizehnter, aber wenn ihr denkt, wir wollen nicht in diesem Land bleiben. Und wenn ihr nicht auf Jahwe, euren Gott, hört. Vierzehnter, sondern ihr sagt, nein. Wir wollen nach Ägypten gehen. Dort werden wir keinen Krieg erleben. Wir werden keine Kriegshörner hören. Wir werden nicht hungern müssen. Wir wollen dort bleiben. 15. Dann hört das Wort Jahwes, ihr Menschen von Juda, die übrig sind. So spricht Jahwe, der Herr der Heere, der Gott Israels. Wenn ihr wirklich plant, nach Ägypten zu gehen. Und wenn ihr dorthin geht, um als Fremde zu leben. 16. Dann wird das Schwert, vor dem ihr Angst habt, euch in Ägypten finden. Der Hunger, vor dem ihr euch fürchtet, wird euch nach Ägypten folgen. Dort werdet ihr sterben. 17. Alle Männer, die planen, nach Ägypten zu gehen, um dort als Fremde zu leben. Sie werden durch Schwert, Hunger und Krankheit sterben. Keiner von ihnen wird dem Unglück entkommen. Ich werde dieses Unglück über sie bringen. 18. So spricht Jahwe, der Herr der Heere, der Gott Israels. Mein Zorn kam über die Menschen in Jerusalem. Genauso wird mein Zorn über euch kommen, wenn ihr nach Ägypten geht. Ihr werdet verflucht und verachtet werden. Ihr werdet dieses Land nicht wiedersehen. 19. Jahwe hat euch, den Menschen von Juda, die übrig sind, gesagt, geht nicht nach Ägypten. Denkt daran, ich habe euch heute gewarnt. 20. Ihr habt euch selbst getäuscht. Ihr habt mich zu Jahwe, eurem Gott, gesandt. Ihr sagtet, bete für uns zu Jahwe, unserem Gott. Sag uns genau, was Jahwe, unser Gott, antwortet. Dann werden wir danach handeln. 21. Ich habe es euch heute gesagt. Aber ihr habt nicht auf das Wort Jahwes, eures Gottes, gehört. Ihr habt nicht auf alles gehört, wofür er mich zu euch gesandt hat. 22. Wisst genau, ihr werdet durch Schwert, Hunger und Krankheit sterben. Das wird an dem Ort geschehen, wohin ihr gehen wollt. Dort wollt ihr als Fremde leben.